Wie fahre ich jetzt fort? Wie sieht es aus mit der Geduld? Halb zehn, wie viel gibt es denn noch? Viertelstunde? Ich sage noch machen was. Wir Pause? Ja. Also, geht das so weiter? Also, die Theoriebildung führt dann dazu, auf dieser Linie, zum Herausarbeiten des Begriffs vom Spektakel immer differenzierter. Und zwar zunächst Anfang der 60er Jahre, und das war auch eine Phase der theoretischen Praxis, nachdem die Künstler rausgeworfen worden waren, die Künstler, die haben dann eine zweite internationale, nahmen sie sich dann kurzfristig aufgemacht. So. Das wurde dann als Nationalsituationismus auch sehr ätzend von der SI bezeichnet, weil es sich so ein Künstlerkult sehr unverkennbar marx-stirnerianischen Gebräus handelte, vor allem bei der Gruppe Spur und so weiter. Das ist also eine dramatische Ausschlussgeschichte, wo heute noch Roberto Urth und die ganzen Künstler und Museumskuratoren Situationismus, Riege, blutige Tränen weint, was da verloren gegangen worden, kaputt gemacht worden ist vom bösen Antikünstler de Boer, hauptsächlich dem Teufel, dem Stalin, der SI und so weiter. Das kann man sich alles reintun in der entsprechenden kleinen Situationismusindustrie. Und da braucht man am Dom in das Kunstladen zu gehen, da steht das reihenweise, dieses Zeug. Und es ist auch sehr instruktiv, was das dann heißt, mit der Ästhetik in unserer Zeit umzugehen und in antifetischistischer Absicht. Und diese Theoriebildungsphase, die nun einsetzte nach der Erleichterung von dem Künstlertum, das war eine, die das Spektakel als zunächst historisch genetisch, das tat vor allem auch jemand wie Van Eygen, Basisbanalitäten, das wurde sogleich auch übersetzt in, für die USA, The Totality for Kids, nannte sich das. Später wurde das geklaut, zum Beispiel wenn wir an Lyotard denken, la postmoderne expliquée aux enfants oder so, die postmoderne für Kinder und so. Also das wurde alles von denen sozusagen innovativ eingeführt, dieser Reiz des Spiels mit Sprachmustern und Formeln und mit dem Spiels mit der Totalität, die es ihres etwas muffigen lukatschianischen, ihrer muffigen lukatschianischen Aura einfach entkleidet wurde und The Totality for Kids, da wurde das sozusagen im Stil, schien das schon auf, was Lukács mit dicken, dicken Büchern versucht hat, krampfhaft zu zeigen, dass die Totalität nie eine geschlossene ist. Die Totalität ist vom Begriff her seit der Zertrümmerung des Hegelschen Systems, allerdings erst seit Marx erst, ist das eine extensiv und intensiv offene, dynamische, über sich hinaus widersprüchliche, über sich hinaus treibende und drängende Totalität. Und diese offene, geöffnete Totalität, die in viele Richtungen geht und die nicht deterministisch geschlossen sein kann, diese, also kann einfach von dem historischen Erfahrungswissen her, wäre es das erste Mal, wenn das in eine Geschlossenheit einläuft. Der Film übrigens Sobibor zeigt ja auch, dass selbst damals in der völlig verzweifelten Situation, wie sie Lanzmann in dem Film Shoah vor Augen führt, in die die Menschen gerieten, dass auch das nicht eine absolut geschichtsdeterministisch geschlossene Situation. Adorno hat immer betont, wenn alles verrammelt scheint und gerade dann hat Theorie anzusetzen, Ausweg eben trotzdem zu finden, will widerlegt werden in dem Sinne, dass es keinen Ausweg gäbe. Also auf dieser Linie wird der Totalitätsbegriff scharf gemacht und wird dann versucht, das Spektakel als etwas Heiliges, das den Menschen Opfer abverlangt, schon in den Klassengesellschaften. Arbeit als Lebensopfer wird kritisiert. Die Produktion um der Produktion willen in der modernen kapitalistischen Produktionsweise wird kritisiert als etwas, was sich quasi religiös ausstaffiert durch die spektakulären Bilder, die es hervorbringt und das Weltbild, das es mit diesen Bildern zusammensetzt. Und es wird betont, die religionskritische Wiederaufnahme dieser wahren Fetischismuskritik intoniert. Und das wieder scharf machen, gerade des frühen Marx damals, ist auch ein Aufbrechen, ein Versuch aufzubrechen, dass der Theorie-Praxistrennung gewesen. Eine antikünstlerische Experimentalpraxis wurde hier inauguriert als zugleich Zerstörungsbewegung wie Aneignungsbewegung. Etwa nach der Devise von Benjamin, die Konstruktion setzt die Destruktion voraus und ein ganzes Arsenal von Entwendungstechniken, auf die ich nicht näher eingehen kann. Dann die Praxis bedeutete also darüber hinaus in diesem Totalitätsentwurf revolutionstheoretisch ein katastrophistisches Konzept von Stützpunkten innerhalb der gegebenen gesellschaftlichen Raumzeit. Und das Prinzip der Beschleunigung, Wir haben sehr kritisch, ich hätte es jetzt gern vorgelesen, aber die Zeit fehlt jetzt, dann kannst du ja nachtragen, irgendwann diese katastrophistische, diese Vignette, in der Van Eygem so Anfang der 60er Jahre sagt, wir sind zwischen zwei Welten. Die eine ist die bestehende, zubetonierte Welt, aus der wir heraus müssen. Wir müssen das 20. Jahrhundert, so wie es resultiert, verlassen. Und das andere ist die Welt, die wir brauchen. Das ist eine Welt der kommunistischen Produktion und Verteilung. Das ist die Welt der Befreiung des Systems der Bedürfnisse der Menschen. Das ist die Welt der Befreiung des Bewusstseins, mit dem die Geschichte gemacht wird und so weiter, von den Menschen selbst. Und diese zwei Welten sind in einem Zusammenstoß. Wir sind zwischen diesen zwei Welten, müssen Brückenköpfe, Stützpunkte irgendwie raumzeitlich trotz unserer Mittellosigkeit und wegen unserer Mittellosigkeit schaffen. Und darin haben wir nur eines, das Prinzip der Beschleunigung. Wir müssen die Katastrophe beschleunigen. Und wenn man das Wort Katastrophe so hört, da merkt man, dass das eben auch das ist, woran die SI-Konzeption krankt. Das ist nämlich die Katastrophe, die bereits stattgefunden hat, ausblendet. Das haben wir also immer wieder auch betont in diesen Aufsätzen, dass man das nicht so euphorisch, katastrophistisch nehmen kann. Wobei der Katastrophismus in der Revolutionstheorie auch ein von Benjamin her stammender ist. Aber Benjamin hat eben noch vor der Shoah das entwickelt und danach war das so einfach nicht mehr möglich.